Am 6. April veröffentlichte das Präsidium der Obersten Volksversammlung der DVJK zum Tag der Sonne den Erlass Nummer 1654 über die Verleihung des Kim Il-sung-Ordens an die Genossen Kim Jong-nam, Lee Su-won und Kim Kwang, die zur Glorifizierung der Verdienste der Partei der Arbeit Koreas und zum Aufbau eines starken sozialistischen Staates einen Beitrag geleistet haben.